Physikalische Soiree Nummer 223 über das Licht. 223. Ja, das hatte mal bei 1 angefangen und das erste Gespräch war mit dem pakistanischen Botschafter in Wien, als Pakistan nämlich die Atombombe getestet hat. Mhm. Erfolgreich. Das war 1996 oder 97 und den habe ich eingeladen in meiner Naivität. Und er ist auch gekommen? Der ist auch gekommen, ja. Mit dem Dienstwagen und mit dem Fahrer und ist dann neben mir dann im Studio gesessen und wir haben über Pakistan und die Atombombe gesprochen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber er hat immer so seltsam geklappert. Mit seinem Gebiss oder ja, wie? Ich weiß nicht, ja, irgendwas war da. Also es war ein bisschen spooky, aber er war sehr freundlich und wir haben über die Atombombe und Pakistan gesprochen und dass das notwendig ist für eine Entwicklung und ich habe auch in einer indischen Zeitung, dann haben wir die andere Seite gesehen, so eine Anzeige, die Raketenwissenschaftler geschaltet haben für ihren Kollegen, der erfolgreich so eine Rakete getestet hat irgendwie. Und da haben wir wirklich ein Inserat geschaltet in einer India Times oder so. Hat mich auch tief beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch für den Start, oder wie? Ja, also wirklich für die Kollegen. Ja, ja. Würden Sie das auch machen, Herr Schön, wenn jemand etwas Tolles, wenn jemandem etwas gelingt, ein Inserat schalten? In einer Tageszeitung? Ich glaube eher nein. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Da wartet man vielleicht, bis er den Nobelpreis kriegt oder so. Das schon. So diese üblichen Wege, aber dass man... Naja, vielleicht, wenn es irgendwas in Schule gelänge, wenn irgendwie... Also zum Beispiel in Berlin, der Kollege, der dort in Neukölln die Schule da wieder nach vorne gebracht hat. Ja. Wenn man für den Schulleiter damals, ist inzwischen der nächste schon, eine Anzeige geschaltet hätte, herzlichen Glückwunsch und so, da könnte ich mir das vorstellen, weil das vom allgemeineren Interesse ist und... Aber das könnte man doch ins Leben rufen, so etwas. Also nämlich dann in einer Berliner Tageszeitung schalten, von Wien aus so eine Anzeige. Die Wiener Kollegen gratulieren. Ja. Es hat uns tief beeindruckt. So, jetzt stelle ich Sie mal ordnungsgemäß vor. Ja. Lutz Helmut Schön, Sie sind Professor für die Didaktik der Naturwissenschaften an der Lehrerausbildung. Wie heißt es konkret? Zentrum für Lehrerinnenbildung hier an der Universität Wien. Wien, ganz genau. Und Sie sind Spezialist jetzt natürlich für die Lehrerinnenausbildung, für die Didaktik der Physik und Naturwissenschaften, haben selbst Physik-Schulbücher auch geschrieben, sehr viele und sehr schöne, wie ich heute noch nachgeschaut habe. Sie haben inhaltlich dann auch viel über das Licht gemacht und wie man Licht Menschen näher bringt, die zum ersten Mal darüber lernen in einer formalen Bildung in der Schule zum Beispiel. Ja, Licht ist also ich bin ziemlich überzeugt, dass man in die Physik, in das Denken über die Natur ganz gut reinkommt, wenn man eigenes Erleben, eigene Wahrnehmungen dazu heranziehen kann. Und das geht bei Licht relativ gut. Da gibt es so viele Erscheinungen, die man kritisch angucken kann. Und man kann wenn man irgendwas mit den Augen sieht, dann kann man darüber auch relativ leicht diskutieren. Der andere sieht's auch. Dann kann man drauf zeigen, kann darüber diskutieren und sehen, was weiß ich, die Sonne ist heute so komisch abgedeckt. Und wie kann denn das wohl sein? Oder der Mond ist manchmal ähnlich abgedeckt. Ist das Gleiche oder nicht? Und das geht schwerer, also so ein phänomenologischer Zugang, wie wir ihn nennen, wenn man meinetwegen in der Mechanik, also was ich dann so fühle, ob das schwer ist oder leicht und das hängt dann stärker subjektiv ab, lässt sich nicht so gemeinsam mit anderen drüber reden und bei Licht geht das relativ gut. Nämlich ohne große Streitereien. Die letzte physikalische Soiree 222 war über Schall und da kommt es wirklich darauf an, wie meine Ohrmuschel geformt ist, dann werden nämlich Filter angesetzt, wie ich den Schall wahrnehme und Ihre Ohrmuschel ist anders als meine. Das heißt, wir haben eigentlich unterschiedliche, sind es dann Phänomene, die wir erleben? Nein. Naja, ob es wirklich so unterschiedlich ist dann beim Ohr? Naja, man kann Schall von oben und unten hören, das kommt darauf an, oder vorne, hinten, außerhalb des Kopfes, wenn man, und da kann man dann schon in Streiten kommen. Na gut, ja. Also man kann, auch wenn man an verschiedenen Stellen sitzt, nimmt man auch, wenn das der Schall Phasen verschoben an die beiden Ohren kommt, hat der eine den Eindruck und der andere hat einen anderen Eindruck. Ja, das gibt es wahrscheinlich. Lautstärken sind furchtbar unterschiedlich oder was man werden auch unterschiedlich wahrgenommen, genau. Ist, also, aber die Phänomenologie ist praktisch noch vor dem Streit, also wo man vergleicht, erleben wir dieselben Phänomene. Phänomenologie ist einfach, ich erfahre etwas. Ja, es berührt mich irgendwie eine Wahrnehmung stärker als der Hintergrund und dann vielleicht so stark, dass ich anfange, darüber nachzudenken und mit anderen mich auszutauschen und dann ist das ein Phänomen. So eins der stärksten Urphänomene ist zum Beispiel der Regenbogen. Ja. Wenn man andere Leute fragt, kennst du ein Phänomen aus der Physik, dann wird gerne das Phänomen Regenbogen genannt, weil das eben ja schon seit Urzeiten da ist und sehr eindrucksvoll und verschwimmend und auch subjektiv ist und so, wird gerne als ein Beispiel genommen. Und dieses Subjektive ist Teil der Methode praktisch. Also ein Phänomen kann ich immer nur von mir aus beschreiben und hoffen, dass Sie es auch so sehen. Ja, ja. Und da gibt es eben beim Licht wenig große Auseinandersetzungen, dass wir beide das Gleiche sehen. Ja, eigentlich gibt's da weniger Auseinandersetzungen. Genau. Man sieht eigentlich in der Regel das Gleiche. Man sieht's vielleicht aus einer anderen Perspektive, von einer anderen Seite, räumlich jetzt gesprochen. Man hat vielleicht, manche Leute haben ja auch andere Farbempfindungen. Gut, also so eine Rot-Grün-Blindheit, da sehen natürlich die Leute dann tatsächlich ein bisschen was Verschiedenes und der eine sagt, das ist grau und der andere sagt, nee, das ist grün. Und kann man das eigentlich feststellen, wer da recht hat? Gibt es da so Tests? Ja. Das kann man schon. Ja. Da also, gibt es auch so beim Augenoptiker-Tests, wo dann wirklich in einem roten Feld so graue Flächen sind oder grüne Flächen sind und dann kann man das unterscheiden. Ah ja, genau. Das heißt, dass so Nummern eingebettet sind und wenn man die sieht, dann hat man eben die Fehlsichtigkeit nicht oder man hat sie. Genau. Ja. Und wie ist das? Gibt es andere Möglichkeiten, über Licht etwas zu erfahren, außer der Phänomenologie? Also so, ich denke jetzt, was gäbe es da für Alternativen? Naja, außer dem phänomenologischen Ansatz. Also die normale Wissenschaft setzt Fotosensoren ein und registriert Farben über Gitterspektren oder Prismenspektren und hat dann Sensoren, um die Helligkeit einer bestimmten Farbe zu entscheiden und aus der Verteilung der einzelnen Farben im Licht dann auf meinetwegen auf die Materie zu schließen. Man kann ja aus dem Spektrum eines leuchtenden Objektes auf die Zusammensetzung des Objektes schließen. Yeah. Das geht leichter mit objektiven Methoden, dass man dann tatsächlich heutzutage das mit dem Computer auswerten lässt, die Intensitäten, die von den einzelnen Farblinien im so einem Gitterspektrum dann entstehen. Das heißt, so eine Messung mit einem Messgerät ist kein phänomenologischer Ansatz, weil das immer mit Wissen und Erkenntnis verbunden ist. Ich bin leider kein Philosoph, also darum frage ich so genau nach. Also praktisch, wenn ich etwas messe, dann ist das objektiv. Und wenn ich es erlebe durch meine Sinne, dann würden wir das als subjektiv bezeichnen. Ja, gut, das ist so die übliche Sichtweise, dass man dann sagt, das ist noch dazu nur subjektiv. Mhm. Also eigentlich kann man sich sehr weitgehend darauf einigen, wenn das intersubjektiv gleich gesehen wird, wenn alle eine Wahrnehmung in der genau gleichen Weise haben, dann ist das genauso objektiv. Also was weiß ich, das ist ja so eine beliebte Sache bei uns im Curriculum, dass das Spiegelbild hinter dem Spiegel dreidimensional eigentlich da sich befindet. Genau so eine Spiegelwelt wie die reale Welt. Das kann man ganz, obwohl es jeder sieht und jeder vielleicht wir uns darüber unterhalten, ist das aber trotzdem nicht subjektiv, sondern das lässt sich auch messend erfassen. Ich kann auch mit anderen Methoden genau Orte von Bildern feststellen und so fort. Das habe ich als Jugendlicher schon festgestellt, dass ich wirklich, wenn ich ein Spiegelbild fotografiere, auf weiter scharf stellen muss und nicht auf die Fläche, wo der Spiegel ist. Hat mich schon beeindruckt. Das ist so ein klassischer Test, um die Schüler abzuprüfen, ob sie es verstanden haben, dass das Bild hinterm Spiegel liegt. Genauso weit hinter dem Spiegel, wie der Gegenstand vor dem Spiegel ist. Ja. Und es ist ja gar nicht so ganz klar, was der Spiegel eigentlich vertauscht. Das ist dann eine mühsame Diskussion. Ja, na gut. Also diese Erfahrung, die jeder macht, jedes Kind macht, und dann kommt es in die Schule und dann hört's dann praktisch, dann kann man als Lehrer jetzt vielleicht einen dogmatischen Weg wählen. Ich lese euch jetzt die Gesetze des Lichtes vor, wie Licht funktioniert, und das wird dem Kind vor die Nase gesetzt und das lernt's dann auswendig. Das wollen wir nicht. Wir möchten sie abholen. Genau. Genau. Und Sie haben es jetzt als dogmatischen Weg bezeichnet, dazu gehört eben so dieses Klassische, dass man sehr früh einführt, das Licht besteht aus Strahlen, ja, und wir genau. können mit Lineal arbeiten und mit Winkelmessern am Spiegel, Einfallswinkel und Reflexionswinkel genau ausmessen, und das ist dann die Physik des Spiegels. Und wir versuchen eben an dem Beispiel eben lieber mit den Schülerinnen und Schülern ins Spiegel zu schauen und Dinge dort zu beobachten. Ein bisschen vereinfachte Situation, vielleicht nur ein Objekt davor stehen haben oder vielleicht sogar am Anfang nur eine Kerze, um mal zu sehen, was macht der Spiegel eigentlich mit diesem Lichtschein, damit mal eine zweite Kerze da im Spiegel, und aus dem Spiegel kommt Lichtschein heraus. Mhm. Also so ein bisschen, eben doch ein bisschen künstliche in Gänsefüßchen, aber immer noch mit normalen Gegenständen erzeugte Situationen erzeugen. Aha, also man muss es schon ein bisschen aus dem Alltag herausziehen. Ja, na klar, weil sonst macht man den Alltag einfach weiter. Ja. Das heißt, man nimmt etwas her, was Licht verändert, Lichtstrahlen verändert oder etwas mit einem Bild anstellt. Ein Spiegel ist so ein Ding, macht aus einer Kerze zwei. Und dann setzt man das Kind davor und gibt ihnen einen guten Auftrag oder fragt etwas oder lässt einfach einmal Montessori-Kindergarten spielen. Genau. Also wenn man, je nachdem, wann man damit anfängt, kann man damit auch wirklich am Anfang spielen lassen. Mhm. Aber ansonsten, was weiß ich, man kann sich das ja fast auch als Zuhörer jetzt fast räumlich vorstellen. Wenn ich vor einen Spiegel eine Kerze stelle, dann scheint das irgendwie aus dem Spiegel auch noch eine zweite Kerze raus. Und wenn ich davor einen Gegenstand stelle, irgendwie eine Tasse oder irgendein Objekt, dann werde ich im Spiegel auch eine Tasse sehen und ich werde Schatten daran entdecken. Und aus den Schatten kann man wiederum schließen, was ist eigentlich wo. Und das geht so weit, dass wenn man das ein bisschen geschickt hinbaut, also überhaupt nichts künstlich, aber doch ein bisschen geschickt aufbaut, dass man den Eindruck hat, huch, da kommt aus der Spiegelwelt der Schatten in meine Welt. Und das Motiv eben bei uns dahinter ist dann, diesen Eindruck so stark zu machen, phänomenologisch so stark zu machen, dass eben so etwas wie, da drüben ist auch eine Welt und die ist dreidimensional und die hängt irgendwie mit unserer Welt hier drüben zusammen, um das wirklich ganz, ganz deutlich zu machen. Aha. Weil es gibt viele Untersuchungen gerade zum Verstehen, was die Schüler von der Optik in der Schule mitbringen, und dazu gehört eben vom klassischen Optikunterricht, dass weiterhin das Spiegelbild auf dem Spiegel ist. Deshalb vorhin die Geschichte mit dem Fotografieren. Man muss eben den Fotoapparat, wenn man heutzutage, kann man ja gar nichts mehr dran ändern an den kleinen Kameras, aber man müsste jedenfalls auf die größere Entfernung des Objektes in der Spiegelwelt dahinter. Und dann ist unser Spiegelgesetz, was wir auf diese Weise arbeiten, auch nicht mehr Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel, sondern die Dinge in der Spiegelwelt sind so weit vom Spiegel entfernt, wie die Dinge dasselbe Ding vor der. Sie stehen einander senkrecht gegenüber. Und mit dem Spiegelgesetz kann man unheimlich viel machen, viele Phänomene erklären. Jetzt eine Frage. Wird es dann auch doppelt so hell, wenn der Spiegel verdoppelt und ich stelle eine Kerze davor und der macht mir dann zwei Kerzen, muss ich dann meine Blende auch noch zurückdrehen? Mhm. Wissen Sie das? Oder müssen wir das jetzt ausprobieren? Das könnte man sofort ausprobieren. Wenn wir hier einen Spiegel hinstellen, dann ist es vor dem Spiegel natürlich heller, weil da drüben ja jetzt das hier in unserem Raum hier links kommt das Licht rein. Mhm. Dann ist da drüben ja nochmal ein Fenster. Ja, eben. Da sind zwei Fenster und leuchten hier vorne zwei Fenster hin. Aber wo kommt das Licht her? Ja, wo kommt's her? Ja, hinter dem Schatten, hinter dem Spiegel. Das Licht kommt ja nicht durch den Spiegel durch, sondern es gibt nur eine Spiegelwelt. Aber das Licht kommt ja nicht durch den Spiegel hindurch, sodass hinter dem, aus der einen Perspektive, Schatten ist. Mhm. Und die Summe stimmt wieder. Die Summe stimmt. Die Energieanhaltung sagt, so bleibt erhalten. Ja, eben, drum. Muss ja wohl so sein. Aber Sie verwenden da praktisch den Spiegel als Was ist da, was hat der Spiegel für eine Rolle in dieser Geschichte? Naja, er ist ein Schritt, um etwas mehr zu verstehen, was Licht so alles macht. Ja, ich betone das ausdrücklich so rum. Also nicht, was Licht ist. Ja. Das ist ein ganz starkes Motiv bei uns, eben nicht zu sagen, was Licht sei, sondern nur, wir stellen einen Beschreibungsapparat und erarbeiten mit den Schülern eine Beschreibungsweise, um möglichst gut zu beschreiben, warum es an einer bestimmten Stelle in dieser und dieser Weise hell ist. Warum sieht man hier etwas? Warum ist es hier an dieser Stelle etwas heller als da hinten? Was es macht, was Licht macht, das ist das Ziel. Ja. Nicht, was Licht ist. Die Physiker, betone ich immer wieder, wissen bis heute nicht ganz genau, was Licht ist. Sie wissen, sie haben einen fantastischen Formalismus entwickelt, die Quantenelektrodynamik, mit der man heute extrem genau vorhersagen kann, wie die Lichtverhältnisse, die Beleuchtungsverhältnisse, die Frequenzen und was weiß ich alles, was mit dem Licht zusammenhängt, wie das an einem bestimmten Ort sein wird, weil drumherum alles in einer ganz bestimmten Weise geordnet ist. Das kann man hervorragend vorhersagen. Aber was Licht wirklich ist, ob es ein Photon ist, ob es eine Welle ist, da legt sich heute ein moderner Physiker nicht mehr fest. Er sagt, ich habe einen Formalismus, kann super beschreiben. Und je nachdem wähle ich einen davon, um meine Dinge zu beschreiben. Genau. Das heißt, in der Schallgeschichte war es die Quelle des Schalls, der Empfänger des Schalls und wie wird Schall transportiert. Diese drei Dinge kann der Physiker auch mit Licht machen, ohne sich jemals festzulegen, was Licht eigentlich ist. Ja. Bei Schall erscheint einem das immer etwas einfacher, weil ja da irgendwie die Luft ist und die schwingt und die verdichtet sich und man kann da Wellenerscheinungen feststellen. Das geht natürlich im Prinzip bei Licht auch. Nur wenn man bei Licht dann noch weitere Fragen stellt, dann wird's eben komisch, dass also Licht, was weiß ich, durchs Vakuum hindurchgeht, also dass man für elektromagnetische Wellen keinen Träger braucht. Ja, aber da sagt theoretische Physik, naja, ist das Vakuum nicht doch der Träger der elektromagnetischen Wellen? Also wir jedenfalls versuchen, diesen Begriff, was Licht ist, zu vermeiden und lieber genau uns in diese Richtung zu bewegen. Und dann heißt das später zum Beispiel, dass wir statt, also wir arbeiten auch mit Lineal und können natürlich auch die Linien zeichnen und so weiter, brauchen auch nachher Winkel und so weiter. Aber wenn ich pingelig bin, wenn ich genau bin oder präzise sein will, dann würde ich dem Schüler nicht sagen, das ist ein Lichtstrahl, sondern das ist beispielsweise, und so machen wir es an vielen Stellen, die Grenze zwischen einem hellen Bereich und einem dunklen Bereich, also einem wo Licht hinkommt und wo nicht Licht hinkommt, also die Schattengrenze. Aha, okay. Und die Schattengrenze ist ja sowas wie ein Lichtstrahl. Aber schummelt man sich dann nicht auch ein bisschen hinweg, weil dann kommt irgendein Schüler, der dann sagt, aber die ist ja nie scharf, sondern da gibt's immer Beugung um die Grenze rum und eigentlich ist die Linie schon ganz unpassend. Das wäre ja toll, wenn ein Schüler damit käme. Okay. Ja. Nein, nein, die Linie ist uns Hilfe, um auf einem bestimmten Anfangsniveau klarer zeichnen und vorhersagen zu können. Und manchmal sieht man sie ja auch wirklich, wenn die Schattengrenze scharf ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Nee, im Gegenteil, das nutzen wir. Auch Brechung zum Beispiel nutzen wir ganz bewusst Licht und Schatten und machen eine Schattengrenze und können dann anschließend zeichnen. Ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Religionspädagogen und Didaktiker das auch so machen. Man sagt nicht, was Gott ist, sondern wie er ist. Man sagt nicht, Gott ist die Liebe, sondern irgendwie Jesus heilt einen Kranken und anhand dieser Geschichte weiß man, dass er letztlich die Liebe ist. Keine Ahnung. Ja, irgendwie auch so mehr indirekt und auf Subjekt bezogen und jeder hat seinen eigenen Begriff von Gott wahrscheinlich. Also in der Physik mit Licht ist es schon etwas objektiver. Na klar, das ist ja die Geschichte. Kann es ja wirklich genau beobachten. Okay, na jetzt haben wir, und jetzt nehmen wir vielleicht einen zweiten Spiegel dazu, den man dann zwischen uns, also mit dem Gesicht zum ersten Spiegel hin und die Kerze dazwischen, dann gibt es auf einmal unendlich viele Kerzen, die noch lustige Bögen machen, aber dann ist dann dampft die Geschichte schon ordentlich. Das wäre dann zu viel für eine erste Begegnung mit dem Licht. Naja, immerhin zwei Spiegel stellen wir gerne auf, so im Winkel, wie so ein Raumwinkel. Und wenn der 90 Grad hat, dann kennt man das, dann sieht man, eine Kerze steht da und drei weitere. Also man sieht insgesamt vier Kerzen, wenn das so wie so ein aufgeschlagenes Buch steht. Und dann kann man die Seiten so ein bisschen zusammen, den Winkel kleiner machen. Und dann kann man seinen siebten Geburtstag mit einer Kerze feiern, weil so ein Kreis von Kerzen steht. Also wir arbeiten dann schon ein bisschen komplexer noch mit dem Spiegel, bevor es dann eben zur Brechung geht. Also letztlich machen wir auch mit unseren Vorschlägen so den üblichen Gang. Erstmal Licht und Schatten, dann kommt der Spiegel, dann kommt Brechung im Wasser, in Glas. Und dann versuchen wir auch da genau zu beschreiben, wie ein Bild entsteht, wo entstehen Bilder. Also wir gehen den vom Äußeren angeschaut schon den üblichen Gang. Das finde ich interessant. Langsam bitte noch einmal. Um das Licht zu verstehen, gehen Sie den Weg einmal Licht und Nichtlicht. Okay. Ganz extrem sogar, ist eine tolle Erfahrung. Also da sind die Schüler jedes Mal begeistert. Wir machen nämlich in Extremform Nichtlicht, indem wir am Anfang den Raum versuchen, total zu verdunkeln. Mhm. Manche Lehrer sind dann mit den Schülern schon unten in den Keller gegangen, in einen alten Filmraum oder so, wo wirklich kein Licht ist. Und es ist schon eine tolle Erfahrung, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum die Finger nicht vor dem Gesicht, vor dem Augen sehen kann. Mhm. Dann merkt man immer, dass man ganz anders hört, dass man ganz anders akustisch wahrnimmt, räumliche Wahrnehmung. Wir haben das schon mal intensiv gemacht, eine ganze Studentengruppe für einen langen Zeitraum, also so einen Vormittag, in einem absolut dunklen Raum. Gibt ja auch inzwischen so Cafés und so weiter. Genau. Aber jedenfalls diese Erfahrung im relativ leeren Raum und sich dort bewegen, ist schon irre, wie sensibel man ist. Man rennt nicht einander an, weil man das irgendwie spürt, dass einer in der Nähe ist. Man läuft eigentlich auch nicht gegen die Wand, sondern relativ selten passiert sowas, weil man irgendwie ganz, ganz Ohr ist und auch Strahlungswärme merkt mit mal, also wenn man so die Hand annähert, merkt man das gewissermaßen mit offenen Augen nicht, aber mit geschlossenen. Ich mache das immer in meinem Vortrag gerne, dass ich sage, macht alle mal die Augen zu. Und rede vorne weiter und drehe mich dabei, während ich rede. Und praktisch jeder, der mit geschlossenen Augen das erlebt hat, sagt hinterher, sie haben sich gedreht. Wahnsinn, ja. Weil das Phänomen kennt man ja vom Hören, man würde es nicht isoliert betrachten. Genau. Aber man ist in der Lage, es nachträglich zu isolieren gewissermaßen. Ja, genau. Das finde ich immer wieder erstaunlich. In gewisser Weise ist ja dann Licht ja auch überbewertet in unserer Gesellschaft, weil es eben so leicht zugänglich ist und uns die Welt so sichtbar macht. Wir können die Welt ja auch in gewissen, sehr vielen anderen Bereichen ja auch hören oder eben durch Strahlungswärme spüren. Ja. Also es ist schon ein billiges Vergnügen mit dem Licht eigentlich. Es kostet nichts, es ist im Überzahl da. Im Überfluss. Im Überfluss da, ja. Genau. Und jetzt abgesehen davon, dass es uns eben Informationen bringt, ist es ja natürlich eben ein Energietransporteur erster Klasse, oder? Das ist ja schon die Geschichte, dass einem warm wird, wenn es hell ist. Ja. Also wenn die Sonne scheint. Eben, dass die Wärmestrahlung gehört eben auch am Rande gewissermaßen zum Licht. Das ist. Könnte man theoretisch auch damit beginnen bei Schülern, über die Wärme herzukommen und irgendwann einmal dann halt auf das Optische zu gehen? Ja, könnte man auch. Es gibt zum Beispiel so einen Vorschlag, etwas immer mehr erwärmen, bis es dann ganz langsam rotglühend wird und dann ahnt man schon ein bisschen was und dann wird es immer heller grün, so ein Metallstab, so ganz, ganz langsam den Strom hochdrehen, indem man ihn von innen elektrisch erwärmt. Und dann kann man sehen, dass da eine Lichterscheinung aus gesteigerter Wärme wird, sichtbares Licht. Ich hatte mal eine Erfahrung als bei einem Experimentierworkshop mit Kindern und wir haben Glasstäbe erhitzt in einem Bunsenbrenner, dass die rot glühen und man die dann biegen kann und damit Figuren machen. Und ich habe es eben gesagt, Achtung, wenn man die dann hinlegt, dann glühen die nicht mehr, aber sie sind noch heiß. Und das ist schon ganz, das ist böse Pädagogik, das sagt man nur einmal und das hört man, also und der es nicht gehört hat, da hört man es dann einmal zischen. Das tut dann nur 5 oder 10 Minuten kurz weh, aber dann weiß man, warum es gut ist, zuzuhören. Ja. Ja, aha, das heißt, gut, das heißt Licht und die Abwesenheit von Licht, dann nehmen wir einen Spiegel dazu, der etwas macht, also einen Raum zugänglich macht, eine Welt zugänglich macht, die wir üblicherweise eben einerseits, ja? Ja, eben zugänglich ist vielleicht der falsche Begriff, weil man nicht hingehen kann. Ja, ja, eben. Man kann ihn nur sehen. Also das ist schon eigentlich ein Sehraum und nicht ein Tastraum. Weil üblicherweise diese dreidimensionale Welt ist ja da. Ich kann ja dann hinten hingreifen, und wenn plötzlich der Spiegel ist, dann kann ich es zwar sehen, dass es da ist, wie auch das andere, was da ist, aber es ist mir nicht mehr zugänglich. So gesehen ist der Spiegel eigentlich schon ein Zauberinstrument. Ja. Nee, das versuchen wir ja auch damit zu arbeiten, dass das irgendwie wirklich überraschend ist, dass man vielleicht etwas sieht, was man vorher nicht wahrgenommen hat. Also dadurch, dass man im Spiegel ja eine andere Blickrichtung auf die Dinge hat, sehen auch manche Dinge tatsächlich anders aus. Ja. Aber wir arbeiten intensiv dran, dass man tatsächlich irgendwie die Spiegelwelt als reale Welt sieht. Ich mache dann immer gerne als Beispiel, nehme so eine Lupe in die Hand, tue was vor den Spiegel, auch meine Lupe natürlich vor dem Spiegel, aber dann gelingt es mir durch geschicktes Hinhalten der Lupe gewissermaßen, dass ein gespiegeltes Objekt durch die echte Lupe anzugucken. Ah, ja. Oder wenn ich meinen Blick etwas anders orientiere, durch die gespiegelte Lupe ein gespiegeltes Objekt angucken. Also ich kann also gewissermaßen dieses Hineinagieren irgendwie, aber ohne dort zu sein. Ich kann also ganz normal hier agieren. Das Einzige, was ich nicht kann, hineingreifen. Aber praktisch, dass der Lichtstrahl einen Knick an der Spiegeloberfläche macht, ist praktisch völlig sekundär. Das ist ein Erlebnis des Lichtstrahls an dieser Stelle, sei es drum. Ja. Genau, genau. Und das erarbeiten wir erst später, wenn wir hinterher dann überlegen, zum Beispiel, was ich, Anton und Bertha gucken sich über den Spiegel an und kneifen jeder vielleicht ein Auge zu, mit welchem Spiegelstelle gucken die eigentlich einander an. Und dann kann man den auf dem Spiegel suchen, die Stelle, und vielleicht sogar markieren. Und dann ist es für beide dieselbe Stelle. Also diese Sichtverbindung geht dann über den Spiegel und dann kann man untersuchen, wie ist denn diese Sichtverbindung? Es ergibt sich ganz schnell, dass das Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel sein müssen, einfach weil durch den Spiegel hindurch die Sichtverbindung zu Bertha Strich, die da in der Spiegelwelt ist, sowieso eine gerade Linie ist und so weiter. Das ergibt sich eigentlich alles, wenn man das mal so hinmalt, über Sichtverbindungen statt Strahlen, über Sichtverbindungen ergibt sich ganz automatisch, das Licht muss am Spiegel irgendwie einen Knick machen. Und zwar sehr präzise. Und es muss sich geradlinig ausbreiten, dass man mit einem Lineal, wenn man das zeichnen möchte, auch wirklich einen geraden Strich macht. Das erscheint dann automatisch plausibel. Das Licht macht keine Faxen. Außer wenn man durch eine Glasscheibe schaut, die noch vor 1950 produziert worden ist, dann kann man, wenn man den Kopf bewegt, sehen, dass sich die Welt dahinter auch ein bisschen verformt. Aha. Das machen wir ein bisschen später. Dann. Das machen wir dann später. Genau. Das heißt, vorher kommt, also nach dem Spiegel kommt dann noch die Brechung, also diese Phänomene, dass man ins Wasser greift und an die falsche Stelle. Genau. Und da sind Sie an dem Punkt, der Spiegel zeigt eine Welt, die keine Tastwelt ist. Es ist nur eine Sehwelt. Genau. Das Wasserbecken zeigt eine Welt, die sich von der Tastwelt unterscheidet. Ach. Tasten ist, dann bleibt so wie früher, also es ist dann unten, aber gesehen sehe ich den Boden etwas erhöht, wenn ich senkrecht in ein Wasserbecken oder schräg hineinschaue. Und dann fallen Tastwelt und Sehwelt auseinander. Ich habe da mit meinen Kindern in Schweden Münzen aus Glücksbrunnen in Schloss Gripsholm mit einem Magneten von einer Festplatte herausgeholt. Ich habe jeden gefragt, ob man das darf. Die meisten Leute haben irgendwie gesagt, ja. Aber man wollte das schon dort verhindern, hat ein Gitter rübergelegt, was aber ideal war. Das war nämlich wie ein kariertes Papier. Man hat beim Feld A5 nicht funktioniert hat, dann ist man einfach zu A6 gegangen und hat damit die Schnur an der passenden Stelle runterlassen können. Super. Und trotz aller optischen Finden, weil eben durch Reingreifen man immer falsch greift, haben wir das immer gezielter angenähert und 3 50-Euro-Münzen waren, glaube ich, ein Eis. Und das hat jeder locker immer verdient. Es war ein schöner Urlaub und ein Magnet soll man immer dabei haben. Ja, und diese Brechung, was kommt dann als nächstes, haben Sie dann gesagt? Also wie, wenn man das jetzt weiß, dann hat man die geometrische Optik ein wenig im Griff. kann man ein bisschen ja. schon Brillen irgendwie beschreiben. Genau, man kann auch also nutzen. Auch Abbildungen, also Linsen kann man dann auch ja. Machen, wie entsteht eine Abbildung. Da gehen wir auch so, kann man auch ein bisschen anders rangehen. Das machen wir schon über einen Spiegel. Also wir machen gewissermaßen nochmal so einen zweiten Durchgang mit den mhm. Schülern. Also wenn man so wirklich ideal günstige Unterrichtsbedingungen hat. Ja. So der zweite Durchgang ist, dass man nochmal mit Hilfe der Aussagen von Fermat auf das Licht schaut. Also das Licht nimmt zwischen zwei Orten den kürzestmöglichen Weg. Und das hat mich der Taxifahrer auch gefragt, den kürzesten und den schnellsten. Ich habe gesagt, beides. Und dann ist er sehr zornig geworden. Ja. Das unterscheidet sich nämlich. Solange man auch bei Licht in dem ein und demselben Medium bleibt, also in Luft hier, und beim Spiegel bleibt man ja auch letztlich vor dem Spiegel in Luft, da gilt schnellst und kürzest ist das Gleiche. Ist aber gleich? Sobald die okay. Brechung dazu kommt, ist der kürzeste Weg nicht mehr der schnellste, der zeitlich schnellste. Und was macht das Licht jetzt genau? Das kürzeste oder das schnellste? Die kürzeste Zeit, also die schnellste. Ah, das schnellste. Okay, ja genau, das schnellste. Und damit macht es quasi einen Knick, weil es irgendwie so eine bessere... Und das Verrückte ist, dass irgendwie, das ist immer schwer zu begreifen, dass das Licht irgendwie sich das ja aussucht am Wasser. Ja, wo ist die Stelle, genau. dass ich unten hin zu ihrer Münze komme? Genau. Wo muss ich denn einfallen? Und das und ist... Wo denkt sich das Licht das? In ja. welchem Hirn? Ja. Ja. Ja. Ja, aber das sind doch dann die Schülerfragen, die da kommen. Da schießt man sich ja eine schwierige Situation, also mit dem Ball. Also ich denke mal, das ist das ja. zu erklären. Nee, kann man. Ja, das ist genau der Punkt. Wir sagen nicht, was das Licht ist. Und wie das Licht denkt, sondern wir haben nur einen fantastischen Weg gefunden, es zu beschreiben. Ach. Und das Licht tut so. Das tut ist so. Ich weiß ja auch nicht, dass mein Argument dann, wenn wir über Lichtwege reden, ich weiß auch auf einer Straße nicht, wer da alles lang geht. Mhm. Ich weiß nur, dass sie da lang fahren. Und man darf nur da fahren, weil da die Straße ist und da ist der Fußweg, da gehen die Fußgänger. Also der Weg sagt mir nichts darüber, was oder wer sich auf dem Weg bewegt. Mhm. Es gibt bestimmte Regeln, wer da sich bewegen sollte. Aber es ist so ein bisschen eine gewisse Analogie. Ja. Der Weg sagt mir nichts darüber aus, was das Licht ist. Während die klassische schulische Optik ja gerne sagt, na, das ist eine elektromagnetische Welle und die muss sich in so und so verhalten. Und das versuchen wir erstmal zu vermeiden. Da gibt es ja auch diese Abkürzungen, die Menschen gehen quer durchs Gras und wenn das der kürzeste Verbindung ist zum Biller über einen Grünstreifen, dann wird dort ein Weg entstehen. Ja. Aber da fragt man, dann weiß man im Hintergrund, dass die den kürzesten Weg suchen und dass offensichtlich diese Linie das darstellt. Mhm. Die haben ja auch nicht drüber nachgedacht, sondern die haben das einfach gemacht. Ja. Ein bisschen Analogie. Also das Spannende, okay, wir waren ja Analogien sind manchmal gut, manchmal sind schlecht. Ja. Okay, das muss man immer, und die Grenzen der Analogie. Ja. Bei diesem Fermat-Prinzip, da genau. ergibt sich nämlich wirklich ganz was Verrücktes. Wenn man also den Spiegel nimmt, dann ist das eben auch zwischen zwei Objekten davor. Die Verbindung über den Spiegel ist eben auch die zeitlich kürzeste, aber auch der echt kürzeste Weg. Ja, okay. Und dann kommt man zu so einer Aussage, offenbar macht das Licht das so, dass sie den kürzesten Weg wählt. Mhm. Und jetzt nehmen wir gerne einen Spiegel aus stabilen, aber biegbarem Material und biegen den ein bisschen. Und den kann man jetzt so biegen, zum Beispiel wie eine Ellipse. Mhm. Die Schüler sind dann ja schon ein bisschen weiter, wie eine Ellipse. Eine Ellipse ist ja gerade die Kurve, wo zwischen dem Punkt A und zwischen Punkt B die Verbindung zwischen dem A und B über die Ellipse hinweg immer dieselbe Länge hat. Ja. Das heißt, wenn ich einen Spiegel in Ellipsenform biege, dann weiß das Licht nicht mehr, welches ist der kürzeste. Alle sind gleich lang. Aha. Jedenfalls für die beiden Punkte. Für zwei Punkte ist der Weg genau, alle Wege über den Spiegel sind gleich lang. Wenn ich also die Lichtquelle in einen der Brennpunkte der Ellipse genau. gebe. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass dann in dem zweiten Brennpunkt das Bild der Lichtquelle entsteht. Warum? Es ist so. Aha. Wenn alle Lichtwege gleich lang sind, ja. dann wird das zum Bildort. Ich glaub's Ihnen, aber das müsste ich mir jetzt echt mal anschauen. Aber deswegen ist auch diese Gleichberechtigung der Brennpunkte da, ja, praktisch. Genau. Aber das, wenn man jedenfalls, wenn, fällt bei mir glauben, vom Himmel. Glauben muss Sie es jetzt mal, ja. Aber okay, wenn alle Lichtwege gleich lang sind, dann nimmt das Licht auch alle diese Wege. Ah. Und dann die treffen sich dann in diesem Punkt. Die treffen sich in einem Punkt und das, der ist dann völlig gleichberechtigt wie der. Jetzt glaube ich, sind leichter. Wie der leuchtende Punkt. Genau. Okay. Und dann sind wir aber an der Stelle, offenbar entsteht dann ein Bild von einem Punkt, von einem leuchtenden Punkt oder Gegenstand, wenn durch irgendwelche Tricks es mir gelingt, an einem anderen Ort alle Lichtwege dorthin gleich lang zu machen. Ah ja. Und? Gleich lang. Und damit sie dort eintreffen zu lassen. Ja. Weil der Licht ja praktisch eben dann nicht unterscheiden kann und es. Ja, ja, und das Objekt dazwischen ist eine Linse. Ja, okay. Und das Verrückte ist, man kann das rechnen, kann sich überlegen, also ich habe nur den Punkt A, ich weiß nicht, ob man jetzt so ohne Zeichnung dem folgen kann und will gerne in Punkt B, etwas entfernt, dass da alle Lichtwege bis dorthin gleich lang sind. Also nicht nur die direkte, sondern alle anderen auch. Da muss ich was krümmen. Da muss ich was krümmen dazwischen. Und das kann ich rechnen, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu machen und bekomme heraus, diese Fläche, die ich dafür brauche, müsste eine Hyperbel sein, ein Hyperboloid, wenn man es dreidimensional denkt. Also die ideale Linse von Punkt zu Punkt Abbildung wäre eine Hyperbel. Ich kenne auch eine zweite Möglichkeit, wenn es stimmt, eine Hyperbel zu machen, ist mit einer Schreibtischlampe an die Wand zu leuchten, dann ist die Grenze zwischen Licht und Schatten auch ein Hyperbel. Genau, ein Kegelschnitt, ein ganz bestimmter Kegelschnitt, ja, genau. Ich weiß noch, dass eine Ziege eine Ellipse machen kann, indem man ihr ein Halsband gibt, wo ein Seil verläuft. Wenn man das Seil an dem ersten Brennpunkt der Ellipse und das Seil zweiten, dann wird sie eine Ellipse ausfressen. Genau. Ein paar Sachen muss man auch einmal erzählt gekriegt haben, ja, finde ich. Sonst sagt man das immer die Gärtnerellipse. Ja, eben genau, die Gärtnerellipse, genau. Die wird ja mit dem Faden gemacht. Ja, genau. Und das Verrückte. Also Hyperbel praktisch die Form. Ja, echte Form wäre eine Hyperbel. Mhm. Unsere Linsen, die wir so kaufen und schleifen, die werden immer, sind Kugeloberflächen, aber die nähern sich relativ gut an. Ja, ja. Aber ja, genau. Weiß nicht, ob Sie mir jetzt gleich folgen können und wollen. Jetzt haben wir, im Idealfall wäre es eine Hyperbel. Im Realfall kriegen wir meistens sphärische, kugelförmige Linsen. Mhm. Und die unterscheiden sich ja dann im Außenbereich. Mhm. Und jetzt versteht man automatisch, dass dann Bildfehler, Linsenfehler auftreten müssen im Außenbereich. Also eine kugelförmige Linse kann nicht echt Punkt zu Punkt abbilden. Und dann noch irgendwann einmal, dass es für alle Farben auch nicht gleich ist. Und genau, dann kommt man auch noch dahin. Ist dann sehr schlüssig. Also da kann ich dann gut weitermachen, wenn ich schon mehr weiß. Ja. Also das Fermat-Prinzip an der Stelle ist wirklich frappierend. Also mich irritiert's fast, muss ich sagen, weil ich nur diese Bedingung sage, die Lichtwege sollen gleich lang sein. Und dann ergibt sich eben diese Form und es ergibt sich an dieser Form gewissermaßen zwangsläufig, dass die Brechung dem Sinusgesetz folgt, wie das eben Snellius schon immer sagt. Ja. Das habe ich aber nicht reingesteckt. Das steckt schon in der Bedingung, von Punkt zu Punkt sollen alle Lichtwege gleich lang sind, steckt das da drin. Wo taucht da der Sinus jetzt auf? Also das Brechungswinkel. Einfallswinkel und Brechungswinkel. Ja. Das war doch dieser Verhältnis. Ja. Der Sinus vom Einfallswinkel zum Sinus vom Brechungswinkel. Ist der Brechungsindex. Ist der Brechungsindex. Also der Unterschied eigentlich in den Lichtgeschwindigkeiten in diesen Materialien. Ja. Ja. Aber warum? Und dieser Unterschied erzwingt aus der Voraussetzung Punkt-zu-Punkt-Abbildung gleich lange Lichtwege, erzwingt Sinus. Und nicht umgekehrt, es ist nicht vorher da, ich steck's nicht rein. Aber warum taucht der Sinus auf und warum nicht, keine Ahnung, etwas anderes, was die Funktion ist? Mathematisch. Es ist eine mathematische Folgerung, das Licht gehorcht der Mathematik gewissermaßen. Übrigens beim Spiegel auch, beim Spiegel kann man das auch machen und einfach sagen, ich möchte gerne, dass das Objekt da jenseits des Spiegels an dieser Stelle sein soll. Welche Fläche muss der Spiegel eigentlich haben? Das kann man auch so mit Fermat zeichnen und kriegt dann heraus, der Spiegel hat, also wenn er gleich weit entfernt, muss ein gerader Spiegel sein und Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel kommt auch da als Folge heraus, nicht als Voraussetzung. Ich wollte das Gesicht vom Papst sehen, der bei uns in der Theresianumgasse, also in Wien auf Besuch war, vorbeigefahren ist in seinem Papamobil, aber ich wohne im zweiten Stock und habe das Gesicht gerade nicht gesehen. Und dann haben wir ausgerechnet, wie hoch ich sein muss, dass ich sein Gesicht gerade noch sehe. Das war aber auch was mit Lichtstrahlen letztlich. Jetzt habe ich noch eine Geschichte, die sehr eine sehr schöne Aufgabenstellung, wo man mit einer Analogie arbeitet. Wir waren ja kurz bei einer Analogie, die eben aber nicht ganz richtig war, das mit, wo die Leute gehen über ein Feld. Also kann man es nett so zu erklären, aber nicht unbedingt fürs. Wenn man zum Beispiel hat eine Straße und dort fährt der Eismann auf und ab, also man kann, wenn man von der Wiese zur Straße geht, an jeder beliebigen Stelle der Straße den Eismann treffen. Und das macht man und man möchte dann das Eis bringen einem anderen, der auch in der Wiese ist, aber nur an einer unteren Stelle. Dann wird man eine gerade Linie zur Straße wählen von seinem Startpunkt, dann wird man warten auf den Eismann und dann wird man wieder eine gerade Linie zum Freund gehen, der irgendwo weiter unten in der Wiese ist. Die Frage ist, an welcher Stelle ist es dann, dass in Summe der kürzeste Weg rauskommt? Dass ich praktisch, ich kann ja senkrecht zur Straße gehen und dann zum Freund irgendwie geradlinig, ich kann aber schon ein bisschen schräg runtergehen, ich kann es halbieren vielleicht. Und da habe ich dann erfahren, dass man das lange und kompliziert probieren kann. Wenn man aber das als mit der Analogie Licht löst, dass man nämlich sagt, die Straße ist ein Spiegel und ich sehe jetzt meinen Freund auf der anderen Seite der Straße im Spiegel und da gehe ich jetzt auf ihn in gerader Linie zu. Und dann treffe ich genau an der richtigen Stelle die Straße, wo ich dann später wieder retour gehe in die Wiese in der Wirklichkeit. Das zeichne ich Ihnen jetzt auf. Ganz habe ich es nicht verstanden. Das dürfen Sie aber gerne nehmen. Ja. Also an dieser Stelle das werden wir in den Shownotes als Bild verlinken. Das ist die Straße. Ja. Hier ist der Punkt, an dem ich in der Wiese bin. Hier ist der Freund und hier fährt der Eismann auf und ab auf der Straße. Wenn ich also jetzt sage, gehe hierher, habe ich einen Weg. Mhm. Ich könnte diesen Weg nehmen. Und jetzt sage ich, ich mache jetzt das Spiegelbild von Freund in der Wiese, gehe in direkter Linie drauf hin, dann habe ich hier praktisch wegen der Geschichte das Licht ja immer den kürzesten Weg oder schnellsten? Ja, in dem Fall ist es beides das richtig. Diese Stelle, an der ich die Straße treffe und dort werde ich natürlich nicht in das Schattenreich des Virtuellen gehen, sondern werde wieder genau zur Straße hingehen. Aber genau diese Zeichnung entsteht bei uns auch mit dem Spiegel. Also insofern habe ich es war schwer zu beschreiben, rein akustisch jetzt. Also wahrscheinlich, weil ich dachte gleich an Brechung, wo man ja dann gerne argumentiert, das ist ein klassisches Beispiel, Rettungsschwimmer am Strand irgendwie hinten muss erst, wenn er einen retten will, durch Sand laufen und anschließend schwimmen. Ach ja, genau. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und was nimmt er? Das habe ich eben assoziiert, als Sie das erzählt haben, die Straße. Okay. Genau so eine Zeichnung entstehen bei uns mit unserer Argumentation, das ist seine Spiegelwelt. Und da jetzt kann ich Ihnen auch in eine Spiegelwelt hinmalen. Also auch hier zweiten und dann schneidet sich das an derselben Stelle und hier ergibt sich zwangsläufig Alpha ist gleich Beta. Das Reflexionsgesetz. Und das ist dann die hohe Kunst der Didaktik, dass das naheliegend ist und dann sind wir fertig und haben praktisch was Schönes gemacht als Lehrer. Und dann kommt Huygens dabei vorbei, der dann irgendwie mit einem völlig anderen Erklärungsmodell beschreibt, wie es zu diesen Brechungswinkeln kommt oder Reflexionswinkeln und wie überhaupt sich Licht ausbreitet. Stört der dann mit diesem Modell das Ganze? Also das fragen mich immer wieder, in der Lehrerfortbildung habe ich das natürlich schon sehr, sehr oft vorgestellt und die Lehrer sind immer sehr angetan von den einzelnen Experimenten und sagen immer, aber ihre Idee da mit dem Lichtstrahl und Wellen nicht zu behandeln, das geht uns doch zu weit, das ist zu puristisch, die Schüler kommen ja mit Wellenideen und so. Also wir haben auch entsprechend in ein Schulbuch hineinwirken können und dort ist es so, dass es ja viele andere Phänomene um Wellen herum gibt. Mhm. Und es sollte unbedingt jeder Schüler etwas zu über Wellen lernen und über Ausbreitung von Wellen, diese Kugelwellen, Huygensches Prinzip, Wellengeschwindigkeit und so weiter. Das gehört unbedingt dazu. Man muss es aber ja nicht zwangsläufig mit Licht in Verbindung bringen, jedenfalls nicht sofort, sondern erstmal sagen, es gibt Wellen und man kann mit Wellen, Wasserwellen, Schallwellen und so weiter, kann man hervorragend auch Physik machen. Und es zeigt sich dann nur, dass man auch Licht mit diesem Modell wunderbar beschreiben kann und dann natürlich auch noch zeigen kann, dass Licht auch Charakter einer elektromagnetischen Welle hat, also bei Wechselwirkung mit einer Oberfläche tatsächlich mit den Oberflächenelektronen in dem Material wechselwirkt, also muss da irgendwie eine elektrische Komponente sein und so fort. Das ist, da würde ich mich auch, das bleibt wahr und ist richtig und da sollte man auch in der Oberstufe behandeln. Aber man kann es, man muss es nicht automatisch koppeln mit Optik, wenn man über Wellen redet, sondern wir schlagen jedenfalls vor, redet über Wellen intensiv und sagt nachher, wenn es denn nötig ist und wenn es denn passt, dass das hier sehr gut mit der Optik, mit dem Licht zusammenpasst. Weil das ist interessant, dass hier praktisch, wie Sie das beschreiben, eine größere Distanz zwischen diesen zwei Themengebieten ist. Das wirkt dann ein bisschen beruhigend auch. Also weil sonst ist so viel im Raum. Weil diese Wellengeschichten sind ja im hohen Maße abstrakt. Und die geometrische Optik ist zwar auch einigermaßen abstrakt, wenn man es mit Linien macht, aber es ist zumindest erfahrbar. Ja. Und wenn man das eben die Linien auch mit Fermat verbindet, dann kann man was ich Bindfäden nehmen für kürzeste Verbindungen, solange man in einem und demselben Medium bleibt. Man kann eben im Wasser ist die Lichtgeschwindigkeit anders, das muss man natürlich im Unterricht dann auch behandeln, die Lichtgeschwindigkeit. Dann kann man für die Ausbreitung gewissermaßen, so wie die Architekten so Maßstabslineale haben, haben wir für Ausbreitung von Licht in Wasser anderen Maßstab als in Luft, die sich genau um die Lichtgeschwindigkeit unterscheiden. Und dann kann man im Wasser genau ausmessen, wie lang ist der Lichtweg und kann den kürzesten an so einer ebenen Wasseroberfläche ausmessen, finden und dann nachher prüfen, macht das Licht das tatsächlich? Und es macht's. Ich muss wieder fragen, kürzesten oder schnellsten? Der optisch kürzeste Weg, sagt man. Und gerne, deshalb sage ich immer wieder kürzeste. Genau, ich frage immer. Aber Sie haben recht, man sollte... Okay. Der schnellste praktisch. Der schnellste. Der optisch kürzeste. Genau. Ja. Ja, man spricht dann in der Optik eigentlich, nicht nur in unserer Optik, ganz allgemein, von optischen Weglängen. Mhm. Die optische Weglänge ist die kürzeste. Und die ist gekoppelt mit der Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Wie geht's denn dann weiter, wenn man eben dieses Fermatsche Prinzip ja, das hat, ist was ja. Was kann man dann noch machen? Ja, es geht weiter. Ja. Denn es ist ja schon mal ziemlich verrückt. Wenn man also an so einen Spiegel denkt, so wie Ihre Zeichnung jetzt, und diesen genauen Punkt gefunden hat, wo das Licht das macht, dann ist schon, Feynman hat das schon mal sehr schön in seinen Lectures beschrieben, wenn das wirklich genau nur dieser Punkt ist, dann ist das mathematisch eine unendlich dünne Linie. Mhm. Aber ich kann von diesem Punkt zu dem Spiegelpunkt, wenn das eine Abbildung ist zum Beispiel, Energie transportieren. Mhm. Und dann müsste aber, wenn das unendlich dünn ist, weil Alpha ist ja nun mal Alpha gleich Beta, und wenn das, dann gilt das mathematisch exakt, dann ist das so schmal, dann ist die Energiedichte unendlich. Wir hatten diese Geschichte jetzt in der letzten Ausgabe mit Schall, wo man die Frequenz auch nicht genau in diesem Moment feststellen kann. Wegen der Heisenbergschen Unschärferelation braucht man immer bestimmte Breite. Eine gewisse Analogie ist das, genau. Und hier braucht man eben... Plötzlich auch eine gewisse Breite an. Das geht nicht. Das Alpha allein geht nicht. Wir brauchen eigentlich eine gewisse Breite. Also das ist unscharf. Das ist aber eine arge Geschichte. Also das muss man jetzt ansprechen dann bei den Schülern. Genau. Und dann muss man neu überlegen. Und da hat Feynman quasi seine hochkomplexe Quantenelektrodynamik umgestrickt in so eine populäre Vorstellung, indem er jetzt sagt, wir messen die Länge dieses optischen Lichtweges nicht gewissermaßen in Zentimetern, sondern wir messen sie in Wellenlängen und einem Rest. Also in Ganzzahl. Ich meine, meinetwegen passen 27 Lichtwellen rein und noch eine Drittel. Mhm. Und das ist jetzt der exakte Alpha gleich Beta Winkel. Und daneben an gibt's auch einen Lichtweg. Der unterscheidet sich ein bisschen. Der ist 27, aber noch ein bisschen mehr als ein Drittel. Ja. Weil er ja nicht genau an der Stelle ist. Und so gibt's um den einen herum Meere, die sich nur um wenig unterscheiden. Und dieses wenige Unterscheiden, das baut er um in Vektoren. Also sagt, diese Unterscheidung ist so etwas wie ein Zeiger in einem, es gab früher so Roller, mit denen man Entfernungen auf Landkarten abgerollt hat. Und dann läuft er auch und dann bleibt er irgendwie in einer Stellung stehen. Ja. Wenn er ganz rum ist, dann ist er wieder einen Kilometer gelaufen. Ah, okay. Immer einen Kilometer gelaufen, steht er wieder auf derselben Stelle. Aha, ja, ja. Aha. So ein Rollenmaß. Ja. Und wenn man sich das denkt, damit Lichtwege ausmisst, in der Umgebung des Idealen, dann sind in der Nähe, stehen die Zeiger alle so ein bisschen ähnlich, aber unterscheiden sich. Und diese Zeiger, alle aneinander gehängt, ergeben einen Gesamtzeiger. Ja. Und der ist ein Maß für die Helligkeit der Energie, die an diese Stelle über den Spiegel transportiert wird. Und dann sieht man, dass der einzelne Punkt nur einen Zeiger liefern wird. Aber die Nachbarn liefern auch. Die Gesamtsumme aller Zeiger, aller Nachbarn liefern jetzt echt Energie. Und das erschlägt dieses Modell, erschlägt jetzt die Interferenz. Alles wird damit, kann jetzt mit diesem Modell erklärt werden. Und dann haben wir mit mal Fermat quasi... Ja, erweitert. Wir sind von dem gekommen, aber haben festgestellt, wir müssen ein bisschen mehr tun und nehmen die Nachbarn mit und haben funktioniert. Aber wir müssen diese Krise ansprechen. Ja, ja, die wird das bewusst provoziert, die Krise, indem man drüber redet. Wie soll denn das gehen, wenn das wirklich nur dieser Weg ist? Dann würde ja nie und nimmer Energie irgendwo ankommen können, sondern wir brauchen eigentlich auch die Nachbarn. Wir brauchen mehr. Und dann macht das Feynman ganz raffiniert, indem er dann sagt, na ja, wenn ich jetzt alle am Spiegel über die gesamte Länge mitnehmen würde, da sind ja irre Stören, die sind ja viel, viel zu lang. Und dann argumentiert er, na ja, wir probieren mal alle und nehmen alle die weg, wo der Restzeiger eine falsche Richtung hat, gerade in die Gegenrichtung zeigt. Die nehmen wir vom Spiegel weg, indem wir den Spiegel schwarz machen. Und dann entsteht schwarze Striche auf dem Spiegel, wo das Licht nicht langkommt. Ja. Und es entsteht ein Gitter, was wir sonst in der Physik als Strichgitter haben. Und man kann tatsächlich mit einem Strichgitter, kann man an Stellen gewissermaßen Energie erzeugen und das mitnutzen, die gar nicht, wo es eigentlich nichts gibt. Was uns aber im Rückkehrschluss sagt, eigentlich ist beim Spiegel auch am Seiten der falsche Weg, der total falsche Weg, trägt auch dazu bei, aber dekonstruktiv. Also, das ist jetzt eine, ich befürchte, ich bin da jetzt mit den Strichen und den Spiegeln. Nein, ich finde das ganz großartig. Ich finde es so schön, irgendwo verloren gehen zu können. Ja, aber was die Kerngeschichte ist, dass es praktisch das Sachen, dass es einerseits geht um eine Anpassung eines Modells und andererseits, dass nicht, dass auch Sachen mitspielen, die normalerweise nicht, die man nicht mit in Betracht ziehen würde. Ja, das, aber das ist schon. Wir merken jetzt, wie sehr sie mich verloren haben gerade. Aber was ist der Schachzug an dieser Geschichte von Feynman mit den, dass er jetzt. Nee, der Schachzug, wenn man jetzt ein Stückchen weitergeht und tatsächlich zur Interferenz kommt. Ja, wie mache ich das jetzt? Also, es war ja offenbar jetzt eine wichtige Geschichte, dass wir berücksichtigen müssen, dass das Licht nicht nur auf dem exakten Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel läuft, sondern nebenan auch noch. Da bin ich dabei. Das brauchen wir unbedingt. Ja? Jetzt kann ich mir ja vorstellen, ich stelle dem Licht durch, indem ich den Spiegel ansonsten überall schwärze, nur zwei kleine Stellen zur Verfügung. Ja. Wo er was machen kann mit dem Licht. Ja. Und habe irgendwo einen Empfänger stehen. Ja. Und dann muss ich prüfen, der Empfänger steht irgendwo, ich muss meine Lichtwege wieder ausmessen und meine Reste von den 27 oder was weiß ich, 376, da bleibt ein kleiner Wellenlängenrest übrig. Ja. Von den beiden Punkten, die beiden muss ich zusammen addieren. Ja, klar. Und dann kann mit dem Mal, die können gerade gegeneinander stehen, ja. Pech. Dann kommt Null raus und dann kommt kein Licht dort an. Aber die können ja gerade günstig stehen. Und dann habe ich die Interferenz praktisch. Und dann habe ich Interferenz, habe ich mit dem Mal da Helligkeit. Ja. So, aber jetzt ist die Frage, haben die Physiker damals schon, Taylor, schon 1900 rum gezeigt. Damals hat noch kein Laser, hat man das einfach so mit Licht gemacht. Ganz, ganz, ganz schwache Lampe genommen. Aber zwei Wege zur Verfügung gestellt. Im Prinzip mehr Wege, aber so ein Gitter. Jedenfalls mehrere Wege zur Verfügung gestellt, aber so wenig Licht losgeschickt an der Lampe, dass gewissermaßen an seinem Ort dort am Spiegel, wo wir jetzt argumentiert haben, immer nur eine ganz winzige Portion Licht ankommt. Eigentlich zu wenig. Mhm. Und trotzdem ist auf seinem Bildschirm, wenn er lange genug wartet, und hat eine Fotoplatte gehabt, ist zum Schluss das Interferenzmuster entstanden. Mhm. Obwohl, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wenig Licht. Und eigentlich immer nur, wenn man in Photonen reden würde, von der Energieportion her, wirklich ganz wenig ankommt. Mhm. Und dann bleibt die Frage, kann man immer weiter fortführen? Gibt es dann so Experimente mit Single-Photonen und so weiter? Kommt man an die Stelle, argumentativ kann man das auch mit Schülern in der Oberstufe gut machen, dass tatsächlich gewissermaßen immer nur eine Lichtportion unterwegs ist, aber trotzdem das Interferenzmuster entsteht. Also entweder ist es an der einen Stelle angekommen, das Licht, oder bei dem anderen Stelle. Mhm. Nie kommen sie gleichzeitig an, trotzdem ist im Ergebnis dort oben das Muster. Mhm. Und das ist einfach irre. Das ist einfach irre, dass gewissermaßen, also das Muster ist irgendwie eingeprägt in die Situation. Also obwohl das immer nur ein kleines winziges Lichtportionchen unterwegs ist, weiß in Gänsefüßchen diese Lichtportion, dass ich auf dem Schirm irgendwie nur vielleicht eine kleine Stelle schwärze, aber alle vielen Lichter zusammen machen das übliche Interferenzmuster, Streifen oder Ringe, je nachdem, was das für ein Interferenzmuster ist. Mhm. Es setzt sich aus vielen Einzelereignissen zusammen und das macht so etwas wie, um Licht richtig zu verstehen, muss ich die gesamte Raumsituation kennen, ja. Dann kann ich vorhersagen, wie hell es dort wird. Und ich sage nichts über das Licht, dass das irgendwie einzeln, sondern ich kenne die Raumsituation. Raum und Licht gehen da fast ineinander über. Und Sie reden dann nicht über das Wesen des Lichtes, ob das jetzt Teilchen ist oder Welle und so weiter. Nee. Brauche ich nicht. Und dann kommen die Kollegen von der Quantenphysik und erzählen wieder ganz arge Sachen. Und das muss dann der Schüler irgendwie in den... Ja, aber das passt ja genau zusammen, das ist Quantenphysik. Ja, das passt ja zusammen. Ja, das ist Quantenphysik. Der dann aber über die Geometrie her praktisch, über den Raum... Über das Licht. Über das Licht und über Fermat und über die Feynman-Anpassung. Formalismus, genau. Mir kommt der Bundeskanzler jetzt immer zum Feynman dazu, also ich verwechsel das jetzt immer. Nein, das ist ganz schwer für mich auseinanderzuhalten, die beiden. genau. Und mit dieser Zwischengeschichte eben, wenn man das mit vielen macht, also den Spiegel schwärzen mit zwei Stellen, also diese Situation. Dann kommt man also zur Quantenphysik. Ja. Auf elegante Weise. Auf elegante Weise. Quasi automatisch. Musste man ja vorher nämlich extrem viel korrigieren. Da musste man ganze Weltsysteme umstoßen, dass Licht jetzt vielleicht doch keine Welle ist und doch kein Teilchen oder beides und so weiter. Da musste man echt übel Dinge mit den Schülern machen. Das versuchen wir genau eben, diese Brüche zu vermeiden, weil es eben in den Didaktikuntersuchungen gibt, dass die einmal eingeprägte Vorstellung ganz, ganz stark ist. Und wenn man mit Lichtstrahlen anfängt, ist das ganz schwer aus den Köpfen auch der Oberstufenschüler wieder rauszubringen. Und diese Phänomene von Licht, dass Licht ja irgendwo entsteht und genauso interessant, dass Licht auch irgendwo verschwindet, kann man extra machen. Ja, das ist dann Wechselwirkung mit Materie. Und das ist eben nicht in Gefahr, mit irgendwas zu kollidieren. Nein. Genau. Nee, also ich träume davon gewissermaßen, mal ein Physikbuch zu schreiben, ja, wo die gesamte Physik quasi aus der Optik und den optischen Problemen heraus entwickeln wird. Ich bin fest der Überzeugung, dass man auch mechanische Probleme durch Analogiebetrachtung und andere Probleme alle in Zusammenhang mit Licht. Es gibt ein Buch von Arthur Sayong, die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein, mhm, steht da auch, ja, genau, im, genau, Regal. Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein, der entfaltet wunderbar, dass die gesamte Menschheitsgeschichte an ganz vielen Stellen sich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung immer mit dem Licht beschäftigt hat. Und jetzt könnte man das mal umdrehen und sagen, eigentlich könnte man, wenn man Licht intensivst bearbeitet in Schule, kann man sehr, sehr viel über Physik im weiteren Sinne, nicht nur im engen Sinne einer Optik, verstehen. Aber das ist jetzt weit das gefällt mir sehr gut. Von der Wildheit der Idee. Also, und diese quantenphysikalischen Phänomene der Verschränkung zum Beispiel, dass Photonen verschränkt werden, das ist wieder eine eigene Geschichte, die braucht man da nicht, weil diese alles wirkt auf alles Geschichte eigentlich, oder diese instantan oder wie weiß das, oder Alice and Bob und so weiter, Photonen, ja, mit einer bestimmten Polarisierung, da werden Photonen ja eigentlich in gewisser Weise gebraucht, um irgendetwas Quantenphysikalisches zu erklären. Das wird immer mit Photonen gemacht, aber das könnte man theoretisch auch mit irgendeinem anderen Zeug machen. Hauptsache irgendein Elektron. Ja, Photon ist ja irgendwie eine winzige Energieportion, der man eben bestimmte Eigenschaften zuschreiben kann. Aber da hat es mit Licht eigentlich wenig zu tun. Also Licht, meinen Sie, ist praktisch das Sichtbare an dieser Geschichte. Ich würde es erstmal darauf beschränken, ja, ja, das Sichtbare daran. Obwohl dieses eigenartige Ende, dass eben, um an einer bestimmten Stelle die optischen Verhältnisse vorherzusagen, ob da viel Energie ankommt oder wenig Energie ankommt, wenn ich dafür so eine komische Argumentation brauche, dass der gesamte Raum, die Struktur des Raumes bekannt sein muss, ja, dann ist man auch schon an so einer Stelle, wie auch in der Quantenphysik, dass man sagt, das Ereignis, was hier passiert, korreliert mit dem anderen hinten, weil die beiden paarweise irgendwie gerade wechselseitigen Spin haben oder so. Mhm. Deshalb hängt die gesamte Situation miteinander zusammen. Und jetzt werfe ich noch das ist ein bisschen ähnlich hier. Werfe jetzt noch die Relativitätstheorie hin, die den Raum ja auch verändert und die Zeit. Also das, ja. Aber schon, was für mich verblüffend ist beim Licht, dass es ja auch nicht verloren geht, wenn es da durchs Universum kommt. Also man kann sich sicher sein, wenn da irgendein Sternlein leuchtet, das Licht wird da nicht alt und ranzig auf dem Weg und verpufft und dann war's dann. Ja. Das finde ich interessant, und das ist ja natürlich wiederum eigentlich wieder sehr geometrisch, die ganze Geschichte. Also, weil warum wird denn der Stern schwächer auf die weil es das 1 durch R² Gesetz gibt. Also die Kugeloberfläche wird einfach größer. Geometrische Effekte. Aber es wird nicht schlechter, das Licht. Nee, wird nicht schlechter, und irgendwie, wenn ich dann irgendwo einen Empfänger habe und der nimmt die Energie dort auf, dann kann man rückrechnen, dass eigentlich wenn die Energie sich verdünnen würde, wie so Atome im Wasser, je mehr und je weiter es auseinander geht, dann würde sich das unter Umständen ja so verdünnen müssen zum Schluss, dass auf einer Fotoplatte nichts mehr passiert. Aber bei Licht ist es eben so, dass es dann in den Minimalportionen dann eben lokal doch aufscheint. Also eigentlich sind die weitesten Sterne so weit weg, dass pro Quadratmeter irgendwie nur noch 400 Photonen oder sowas ankommen, und wenn die Fläche klein genug ist, dann kommt da eben im Moment gar nichts an. Aber irgendwann kommt man was an, aber im Sinne von, da kam jetzt die Energie an. Die Energie verdünnt sich nicht gleichmäßig, sondern bleibt in Portionen, also in diesen Photonen. Und mit denen arbeitet man eben auch, wenn man sagt, ganz, ganz wenig Licht kommt minimal in einer bestimmten Größe vor, nicht noch weniger. Und das braucht man auch bei dieser Argumentation über den Spiegel, wenn man hingeht zum Taylor-Experiment, ich nehme ganz, ganz wenig Licht, dann ist immer nur eine ganz kleine Portion unterwegs und die kann nur entweder an der einen Stelle oder an einer anderen Stelle den Spiegel getroffen haben. Und trotzdem ist das Endergebnis ein Muster. Und so ähnlich ist es, der Stern ist so weit weg, dass eigentlich pro Fläche, wenn ich 1 durch R² mache, nicht mehr genug Energie ankommt, aber es kommt immer mal Energie an, weil das Licht in Portionen unterwegs ist. Und dann ist es eine Wahrscheinlichkeit, dass es mich hier an einer bestimmten Stelle trifft. Und das mischt sich hier auch mit rein in diese Argumentation, mischt sich eine Wahrscheinlichkeit, also auch in unsere Feinmenschen-Zeigerformalismus, mischt sich eben dieser Zufallscharakter mit rein, sobald man ihnen ganz, ganz wenig Licht geht. Schön finde ich auch, wenn man diese Lichtentstehung sich anschaut, dass es eigentlich in der Elektronenhülle, also mit Elektronen gespielt wird und kein Kernprozess irgendwie ist. Man eigentlich dann auch mit einer Geschichte, nämlich mit Energieniveaus sagen kann, wie Licht entsteht und wie Licht auch verschwindet. Also das ist eben auch portionsweise. Ne? Portionsweise. Ja. Und also beim Entwurf des Universums sind schon ganz witzige Dinge, finde ich, skizziert worden. Also auch bei diesen Grundkräften des Universums, also die Gravitation, dass die nur anziehend ist und dann als Variation bei der elektrischen Kraft hat man halt zwei Ladungen, die kann auf magnetisch machen, wenn sie bewegt. Das ist ja doch so ein witziges Universum. Ja. Warum auch immer das dann? Na gut. Ja. Obwohl ja die dunkle Energie, die hat ja irgendwie sowas abstoßend. Na, das kommt ja noch dazu. Gravitieren. Ja. Also die wirkt der Gravitation ja irgendwie entgegen. Vielleicht ist das irgendwo heimlich die Gegenpol der Gravitation. Nein, aber ich bin kein Fachmann. Ja, genau. Aber wir brauchen ja in der Welt offenbar auch das Gegenstück. Nicht nur die anziehende Gravitation, sondern das Auseinandertreibende. Das Auseinandertreibende, wo man noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Haben Sie irgendwie bemerkt, dass das den Kindern, Erwachsenen wirklich Lichtblicke beschert, wenn man Licht so nahe bringt, wie Sie es beschreiben? Merkt man das an den Menschen? Also jedenfalls sehr viele spiegeln zurück. Wenn ich das schon vorher gewusst hätte, hätte mir die Physik vielleicht noch mehr Spaß gemacht. Also doch, es kommt bei den allermeisten, sind Aha-Effekte. Es ist schwer, dann zum Schluss eben bis zum Zeigerformalismus, dann wird es richtig anstrengend. Ja. Aber Zeigerformalismus. Na, eben dem Feinmenschen Zeigerformalismus. Also da wird es ein bisschen anstrengender, aber eigentlich ist unterwegs jedenfalls immer wieder signalisiert. Das ist ja eine spannende Sichtweise. Und es bleibt spannend. Und man hat nicht eine fertige Lösung zwischendurch, sondern es ist irgendwie, man kann immer wieder sagen, es ergibt sich das nächste Problem. Ja, und man kann Einfluss nehmen, indem man in jeder Phase ist das Problem zugänglich. Ich kann ja am Spiegel arbeiten, ich kann die Dinge herumschieben und es holt ja natürlich dann Menschen auch ab, wo sie sind, nämlich wenn sie das mit blinden Menschen machen, dann haben sie ein ordentliches Problem. Ja. Das wird nicht funktionieren, aber vielleicht geht das Ganze akustisch. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Blinden, der hat gesagt, er sucht uns einen schönen Raum. Das war der hässlichste Raum, den ich bisher gesehen habe, in seinem Kellergewölbe, unverputzt. Aber es war der akustisch schönste Raum überhaupt, wo ich ein Interview gemacht habe. War spektakulär. Ist ja verrückt. Ja, und das war wirklich dann erst auf der Aufnahme zu hören, dass das die schönste Aufnahme war, die mir bisher gelungen ist. Und er hat gesagt, ich suche uns einen schönen Raum. Das ist verrückt, ja. Naja, und jetzt ist Ihre Aufgabe praktisch, Lehrerbildung auch zu machen einerseits, andererseits Lehrerbildung auf eine institutionelle Ebene zu stellen das ist ja ein ganzer Mechanismus, ein großer. Menschen, Strukturen, Umstände, Zwänge, Anforderungen, Begrenzungen, Herausforderungen, Blödheiten, die es auch gibt. Empfindlichkeiten. Empfindlichkeiten, genau. Und so wie das pralle Leben eben da funktioniert. da ist dann die Sache selbst, das Licht, ja wahrscheinlich nur noch die Zutat, um die es geht unter Umständen. Genau. Insofern macht es mir Spaß, dass ich auch hier Lehrverpflichtung habe und gerne phänomenologische Physik mache und immer wieder auch mal ein Optikseminar mit Studenten dann auch hier mache. Also eigentlich ist meine Hauptaufgabe tatsächlich hier irgendwie die Lehrerbildung ein bisschen neu aufzustellen, neu zu strukturieren, mit den pädagogischen Hochschulen enger zu vernetzen und so fort. Aber die Lehre zwischendurch macht mir immer viel Spaß. Und den Studenten auch, das muss ich sagen. Haben sich jetzt welche fürs Folgeseminar angemeldet, im nächsten Semester gewissermaßen wiedergekommen, was nicht selbstverständlich ist. Und Sie haben es ein bisschen skizziert in diesem Bereich, dass Sie die Physik entwickeln gerne würden von der Optik jetzt her, von der geometrischen. Und, die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Gibt es für Sie Überraschungen in diesem Gebiet? Da werden Sie wohl liegen. Also was es da alles zu erdenken und erfinden gibt. Ja. Also da gibt es manchmal Überraschungen auf einer ganz trivialen Ebene. Was weiß ich, als wir den Spiegel gebogen haben mal in einer Schule, da machte erst ein Schüler mich darauf aufmerksam, dass dieser Schein, der von einer Kerze, der vor dem ebenen Spiegel steht, der ja so rauskommt aus dem Spiegel, weil ja da hinten auch eine Spiegelkerze ist, dass man diesen Schein, den kann man ja rückwärts verlängern und dann weiß man, wo die Kerze ist. Dann ist es ja wie ein Fenster. Und bei dem gekrümmten Spiegel habe ich gar nicht drauf geachtet, aber da biegen sich die mit am Rand gewissermaßen das Fenster. Mhm. Und dann wurden die mit mal durch das Biegen wurden diese Lichtscheine parallel. Und das heißt, die zugehörige Kerze, die in der Spiegel, in der gekrümmten Spiegelwelt steht, muss, wenn es parallel da herauskommt, muss unheimlich weit weg sein. Ja, unendlich weit weg sein. Unendlich weit weg sein. Und dass man also aus dem Rand dieses Lichtscheins darauf schließen kann, das Bild ist im Unendlichen. Mhm. Oder wenn man ihn andersrum biegt, als Wölbspiegel so nach vorne, dann rückt das so nah zusammen. Das muss ganz dicht hinterm Spiegel sein. Mhm. Also, dass man auf diese Weise schnell eine Argumentationshilfe hat, ist in der Schule im praktischen Vollzug beobachtet. Und insofern habe ich immer wieder so kleine Stellen, wo ich bei der Lehre, beim Beschäftigen damit merke, ja, das ist noch ein kleiner Punkt, wo man, den man aufgreifen kann. Das macht das phänomenologisch auch spannend, weil man sich darauf verlassen kann, ich gucke genauer hin und das gibt es in anderen Bereichen auch, kann ja auch an anderen Bereichen phänomenologisch arbeiten, dieses sehr genau die Sache anschauen und sich nicht vorzeitig von den Physik-Schulbüchern in eine ganz bestimmte Richtung drängen lassen, als Lehrer auch, sondern länger drauf schauen, was sieht möglicherweise ein Schüler, der nicht die Physikbrille schon aufhat, was sieht der da? Möglicherweise, was ich als mit der Brille der Physik gar nicht mehr sehe. Und damit muss ich ja rechnen, dass der Schüler das sieht. Also wie kann ich das vielleicht positiv nutzen? Vielleicht muss ich es aber auch irgendwie versuchen zurückzudrängen, damit es ihn nicht verwirrt, den Schüler und so fort. Also es ist eine spannende Sache und im Vollzug merkt man immer wieder mal, da gibt's was Neues, was anderes. Und das ist auch die eigentliche Aufgabe eines guten Lehrers, also Lernprozesse zu ermöglichen und vielleicht ein bisschen vorskizzieren, aber das Lernen selbst, das Erfahren selbst, ja jeder selbst machen muss. Und da ist natürlich jeder, der vorne doziert, nämlich Wahrheiten, das Dogma des Lichts, das ist scheinbar schnell und leicht zu tun, aber letztlich, was lernen wir dabei? Wie haben denn Sie als Jugendlicher oder als Kind das kennengelernt, das phänomenologische Herantasten an Wissen und die Natur? Haben Sie da Vorbilder? Hat das jemand mit Ihnen gemacht? Ja, zumindest rückblickend habe ich. Oder Verbote sind ja auch oft hilfreich, dass man es extra macht. Nee, also so rückblickend habe ich immer ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht schon von meinem Vater kam, der ist auch Physiker und hat uns Kindern an einige Sachen, erinnere ich mich noch, so als sehr kleine Kinder, so im Bett von Elektro und Elektra erzählt, die im Draht unterwegs sind und getrennt werden, weil ich das Licht, den Lichtschalter angemacht habe. Natürlich ist dann so ein Gleichstrombild dahinter, aber macht ja nichts. Und sind unterwegs und irgendwann treffen sie sich dann wieder und hat so Geschichten aus der, über die Physik erzählt. Und später, wenn wir unterwegs waren, irgendwie erinnere ich noch ein Bild, jedenfalls fuhr ein Zug vorbei, auf dem so große Papierrollen lagen. Mhm. Und da war ich schon älter und da haben wir im Spaziergang dann versucht, gemeinsam zu überlegen, wie viele solche Rollen würden wohl nötig sein, um die Tageszeitung in unserer Heimatstadt Braunschweig dort auf dem Zug zu transportieren. Und so eine fein heute heißen die Fermi-Rechnung. Fermi-Aufgaben heißen die. Ich bin ja schon alter Mann, hat er damals schon. Und so haben wir uns immer wieder mal an die Physik angenähert. Vielleicht war das, ohne dass ich es so wirklich belegen kann, irgendwie, aber rückblickend habe ich den Eindruck, vielleicht habe ich da schon so eine erste Wurzeln gekriegt. Und offensichtlich keine Schäden erlitten. Das muss man ja auch immer in Betracht ziehen. Also, dass ja viel auch verhindert werden kann. Und wenn man nichts verhindert, dann entwickelt sich das, wie sich ein Mensch entwickelt, nämlich neugierig und forschungsfroh. Ja, es kommt noch ein anderes Element dazu. Das will ich ruhig erzählen. Jedenfalls war ich dann schon Physikdidaktiker in Kassel. Und aus anderen pädagogischen Gründen und so weiter, wie das damals so war, haben wir unsere Kinder dann nach dem Kinderladen in die Waldorfschule geschickt. Und da wird Physikunterricht etwas anders gemacht. Und ich habe gefragt, ob ich mitmachen darf. Mal so eine ganze Epoche heißt es da, Physikunterricht. Und da wird so anders rangegangen, dass ich da für meine Herangehensweise ganz viel gelernt habe. Da wird eben auch stärker phänomenologisch rangegangen. Nicht jetzt in der intensiven Weise, wie ich das jetzt so beschrieben habe, aber doch ein anderer Zugang. Und der hat mich doch sehr angeregt, anders auch drauf zu schauen. Also das ist, glaube ich, die zweite Seite. Mhm. Also dieses eigentlich fachliche, hochpräzis fachliche, das habe ich bestimmt schon von zu Hause mitgekriegt und im Studium. Aber diese etwas schülerorientierte Sichtweise von dem Subjekt her, das kam möglicherweise dann stärker durch die Waldorfpädagogik, die ich eben einfach so erleben durfte, mit dazu. Und dann, es besteht ja aus zwei Teilen, die Geschichte, nämlich der Zugang und dann, was man dann draus macht und perfektioniert. Und der Zugang ist natürlich, wenn Sie die Waldorfpädagogik beschreiben, ein sehr überlegter, eben phänomenologischer. Ja. Und dann kann ja jeder in seiner Intensität weitermachen. In der Geschichte. Ich habe das auch an der Uni erlebt mit einem Waldorfpädagogen, genau das, was Sie beschreiben. Und es war doch eine wohltuende Alternative zu dem, was ich sonst auch erlebt habe, in der Didaktik jetzt. Ja. Die reine Physik, das war ja eh noch eine ganz andere Geschichte. Und dann gehört Martin Wagenschein dazu. Das ist ja so der Phänomenologe, den ich selbst mal in Vorträgen erlebt habe, der auch in diese Richtung ja ganz intensiv denkt. Nicht so in diesen größeren Linien, aber dieser phänomenologische Zugang, den menschliche Zugang, andere Dimensionen in die Experimente bringen, nicht so ein kleines Pendelchen da zappeln lassen, sondern einen Stein an einem Tau an die Decke hängen und daran die Pendelgesetze entwickeln und so, dass dieses Element kommt auch noch dazu. Und das ist eben auch, wenn man einen echten Spiegel hinstellt und nicht einen kleinen Spiegel, so einen kleinen, sondern einen großen Spiegel und damit irgendwie eine andere Situation erzeugt, dann gehört das auch noch dazu als so ein weiteres Element, was mich bestimmt beeinflusst hat in diese Richtung. Das ist auch schön. Also es gibt einfach Persönlichkeiten und Richard Feynman war sicher so einer, der auch eben das beschreibt, was er mit seinem Vater erlebt hat, dass sie versucht haben, Dinge zu erklären und wie sie das mit ihrem Vater erlebt haben, mit ihrer Familie. Aber auch eben diese Persönlichkeiten, Wagenschein, aber in Österreich Roman Sechsel zum Beispiel war ja auch. Ich habe ihn nicht gekannt, aber wenn jemand über jemanden so lange spricht, dann hat, und nämlich auch in dieser Zeit, ja, hat der große Sachen gemacht, didaktisch. Sechsel hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Der hat sehr gut auch über Physik, der hochwissenschaftlich und trotzdem so gut erklärt und so gute Bilder im Kopf entstehen lassen. Und so gut ist, gefallen. Ja, ja. Und so ist ja praktisch, das ist die Kunst der Vermittlung, wo dann der Inhalt der Physik einfach wirklich eine wunderbare Verbindung eingeht. Mhm. Und ja, oft auch nicht. Also wenn es nicht gelingt, ja. Wenn's nicht, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass eben so, wahrscheinlich wird es das in anderen Bereichen auch geben, in der Medizin. So, ich bin ich bin in eine Vorlesung geraten im Audimax über römisches Recht. Großartig. Ich war mittendrin, war gefesselt, der hat uns abgeholt und ich habe das ja nicht einmal studiert. Aber ich bin bis zum Schluss geblieben und habe mir das angehört. Und also diese Didaktik und dieser Zugang und Menschen anzuleiten ist nichts nebenbei. Nee. Und es ist eine ehrenvolle Aufgabe, das zu tun, auch wenn es oft so irgendwie so angepappt wird. Ja, leider. Herr Schön, ich glaube, wir drehen die Kiste zu und wir haben einen Kreis ums Licht gemacht. Ja, einen großen Kreis. Ja, genau. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich finde auch Ihr Bild schön an der Wand in dem Büro. Da kommt nämlich das Licht rein, wirft Schatten und im Bild selbst sind zwei Fenster zu sehen. Ja. Das passt ja auch wirklich sehr gut dazu. Dankeschön für das Gespräch. Ich bedanke mich. Thank you.